An Georg Scharfenstein von Friedrich von Schiller. Sangier liebte seinen Selim zärtlich, wie du mich, mein Scharfenstein. Selim liebte seinen Sangier zärtlich, wie ich dich, mein lieber Scharfenstein.